Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Ich freue mich, dass ich jetzt endlich ankündigen darf. Die Hörbuchausgabe von Hurentaxi ist bei Hornzel auf dem Gecko-Label herausgekommen, wo auch Österreichs beste Film-, Theater- und Kabarettproduktionen erscheinen. Brigitte Winter und Christoph Ammann von Ammann Studios haben für Wohlklang gesorgt und mich mit vielen Tassen Kaffee bei Laune gehalten. Der unglaubliche Manuel Meyer hat mit seinem 5-String Fretless Bass der Aufnahme eine eindringlich bluesige Stimmung verliehen. Und die großartige Magdalena Steiner hat 11 Grafiken geschaffen, die aus dem Cover einen kleinen Kunstband im CD-Format machen. Die Vierfach-CD ist über den Buchhandel erhältlich, überall dort, wo es Hörbücher gibt. Sie kostet 21,99 € und sie kann auch direkt bei Hornzel bestellt werden. Der Link ist auf der Podcast-Homepage zu finden. Guten Tag, bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Folge hören Sie die Tracks 8, 13 und 14 aus dem Hörbuch Hurentaxi. Du Kussen. Am Nachmittag hat mir der Gerd einen Stapel Verträge in die Hand gedrückt. Alle Madeln, die noch kein Vertrag haben, müssen unterschreiben. Wer bis Montag nicht unterschrieben hat, kriegt keinen Job mehr. Kannst gleich der Katja einen unter die Nasen halten, wenn's mit dir zum Josef fährst. Zum Josef, das ist ein mieser Job. Der Josef wohnt in Aspern bei Tulln. Das sind über 60 Kilometer, wenn man vom 10. wegfährt. Aber es gibt nur 30 Euro dafür, weil das ein alter Stammkunde von Jolanta ist, seit 10 Jahren, und er zahlt einfach nicht mehr für die Fahrt. Normalerweise fährt der Gerd dorthin mit der Sabrina. Aber diesmal hat Sabrina nicht können und ich habe Katja hingebracht. Das war von der Telefonistin ein Fehlgriff, denn der Josef steht auf große Oberweite, wie er es bei der Jolanta gehabt hat, oder eben jetzt bei der Sabrina oder bei der Gül. Die Katja ist auch nicht gerade die schlankeste, eine große, dunkelhaarige Slowakin mit einem breiten Hintern, so an die 30. Aber oben herum hat sie wenig. Bei der Katja ist es schwer, sich aufs Fahren zu konzentrieren, weil sie redet und redet und redet. »Weißt du, Schatzi, was ist mir passiert? Hab ich Job, nicht in Hotel, so Haus, wo wohnt Arbeiter von Baustelle, so. Und diese Mann 3/4 Stunde nur ficken und ohne Gummi. Na, ich nix, nur mit.« Kannst du rufen andere Mädchen, aber ich nicht. Und immer wieder erprobieren, so und so, und ich schauen, was machst du? Nein, nein, ist schon gut, aber ich schauen nix, da gibst du rauf. Na und so, mach mal ficken, und dann ich, na, geh mal rauchen. Und er, noch einmal. Aber Schatzi, hab ich keine Zeit, eine Stunde ist gleich um, muss ich machen Dusch. Na komm, mach mal. Na gut, hast du 2 Minuten, macht nix. Und wieder er nehmen runter und wollen rein, und ich nix, Schluss. Und er, nein, noch einmal, hast du 1/2 Minute. »So, und jetzt ich mache einen Dusch. Musst du mir zeigen, weil ich kenne nicht diese Haus. Musst du mir geben frische Handtuch.« »Na, und der geben Handtuch und gehen raus.« »Na, und ich schnell zurück. Wo ist diese Zimmer? Diese oder diese?« »Ich komme in ein Zimmer. Ich sehe meine Handtasche. So, Brieftasche, so.« »Was du machen mit meiner Tasche?« »Sagen, nix. Kontrolle.« »Na, was heißt Kontrolle? Nicht einmal mein Mann macht Kontrolle in meine Handtasche.« »Ja, Mädchen immer sagen, haben keine Wechselgeld, darum ich machen Kontrolle.« »So eine Scheiße, Kerl. Hab ich zu dir gesagt, hab ich keine Wechselgeld?« »Habe ich nicht genommen, deine Geld? Was ist das? Aber jetzt du hast Problem, weil kriegst du keine Mädchen von dieser Agentur und alle sage ich, wo ich bin.« »Na und heute, Schatzi, habe ich heute Anruf von anderer Agentur. Schatzi, nur eine Frage, musst du mir sagen, ja oder nein? Ist dein Pärchen, ja? Und ich muss ficken mit dem Mann und muss schauen, wie Frauen machen Wichsen mit dem Pferd. Muss ich gehen in diese Haus, wo ist Pferd? Stahl, ja. Sag ich, weißt du, Schatzi, ist gute Geld, aber ich mach nicht alles. Bin ich bissel pervers, weil ich mache diese Job, aber das, nein.« Sagt sie, »weißt du, Schatzi, wie viele Mädchen schon habt gesagt, nein?« Sag ich, »na, ich sag auch nein.« »Was? Ich bin schon da?«

Sie ist zusammengezuckt und hat die Augen zugepresst, Tränen sind ihr über die Wangen geronnen, und sie hat nach meiner Hand gegriffen. Ich habe ihre nasse Stirn gestreichelt und ihre Hand gedrückt. Sie hat wohl keine Ahnung gehabt in diesem Moment, wer ihre Hand hält, wer sie da streichelt. Vielleicht war es ihr Tata, ihr Papa, mit dem sie immer stundenlang telefoniert hat. Kürzlich hat er ein Problem mit der Polizei gehabt. Sie haben ihn beim Schnellfahren erwischt. Die hier glauben natürlich, dass ich der Tata bin von dem kleinen Keim, den ein Irgendwer, ein Irgendeiner in diesen schönen jungen Körper gepflanzt hat. Als der Arzt mit Schauen fertig ist, zieht er die Gummihandschuhe über und seufzt, ein Segen, diese gepuderten Handschuhe. Und dann greift er mit seinen Fingern dahin, wo ja schon hunderte Männerhände hingegriffen haben, und drückt und prüft und sucht. Aber noch nie ist ihr so etwas angetan worden, so vor vielen Leuten, so sachlich, so kalt. Und die Schwester zieht einen Präser über den großen Ultraschall-Dildo und wieder dringt etwas in sie ein, beschaut ihr Inneres, links, Mitte, rechts. Es ist ja alles gut, es ist alles zu ihrem Besten, aber sie weiß nichts, begreift nichts. Sie weiß nicht, was das alles bedeutet und wozu es gut ist und was noch alles kommen wird. Sie klammert sich an mich, und ich weiß auch nichts. Ich weiß nicht, wie ich den Schrecken und die Scham von ihr nehmen soll. Ich halte nur ihre Hand mit den langen, schlanken Fingern und drücke sie und streichle ihre Stirn und denke, ach Baby, ach Baby. Und dann ist der Arzt endlich fertig gewesen und sie hat sich anziehen dürfen. Und dann ist sie wieder gekommen und hat sich auf den Sessel neben dem Schreibtisch vom Herrn Doktor gehockt. Der Stationschef ist auch noch dazugekommen, der Sommersprossige hat ihm die Ultraschallbilder gezeigt und gesagt, dass schon Herzschlag zu sehen ist. »Also passen Sie auf«, hat der Stationschef zu erklären angefangen. »Das Herz erschlagt und das Ziehen im Unterleib, das Sie spüren, das kommt daher, dass der Uterus sich dehnt. Das wird noch ein paar...« Ich bin vor ihr gehockt, um zu übersetzen, aber jetzt habe ich ihn unterbrochen. »Eigentlich besteht kein Kinderwunsch, Herr Doktor.« »Aha«, er hat sofort umgeschwenkt. »Ein Abbruch ist natürlich auch möglich, nur müssen Sie zuerst auswärts eine Beratung machen und dann können Sie den Abbruch hier machen oder am Fleischmarkt.« »You are 6 weeks pregnant«, habe ich Ileana erklärt. »Du bist in der 6. Woche schwanger, aber du kannst eine Operation haben, wenn du willst.« Sie hat heftig genickt und gesagt, »Yes, operation.« Ich habe sie hinausgeführt und ins Auto gesetzt. »Familienberatungsstelle, wie erkläre ich das? Beratungsstelle kann ich in meinem kleinen Langenscheid finden. Tomorrow we must go to Punt Konsultativ for Family Planning.« Sie hat aufgeheult. »No, tell my family, please, no.« »Nein, du verstehst mich nicht. Ich sage nichts deiner Familie, keine Angst, warte.« Ich blättere wieder. »Planificare familiale, you understand?« »Yes.« »Because this is the law, legge, das ist das Gesetz. After that you can have operation.« »Tomorrow operation.« Heftiges Kopfnicken. »I don't know if it's possible. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir werden sehen, ja?« »Yes, tomorrow is good.« Ich habe sie nach Hause gebracht und Montag früh wieder abgeholt. In der Agentur habe ich nur gesagt, dass sie krank ist und für die nächste Zeit ausfällt. Sie hat nicht wollen, dass irgendwer erfährt, was wirklich los ist. Die Familienberatungsstelle ist draußen im 19. im Karl-Marx-Hof. Freundlich hat uns die Sozialarbeiterin die Pille erklärt, das Kondom, die 3-Monats-Spritze und die Spirale, ohne uns lange aufzuhalten. Ich habe ein bisschen übersetzt und Ileana hat zu allem genickt. Dann haben wir eine Broschüre und den Stempel bekommen und sind wieder gefahren. In der Rudolf-Stiftung im Lift hat sie plötzlich nach meiner Hand gefasst und ist zusammengeklappt. Ich habe sie gerade noch aufgefangen. Ein freundlicher Herr hat uns einen Rollstuhl gebracht, da hat sie sich hineingesetzt und auf den Boden gekotzt. Als die Schwester mit der Pappschüssel gekommen ist, war schon alles passiert. Ein bisschen grüner Schleim auf dem Boden. Sie hat nichts im Magen gehabt. Am Schalter bin ich gleich drangekommen. »Du kannst am Donnerstag die Operation haben.« »No, today«, hat sie geklagt. »I want operation today.« »Aber es geht nicht. Sie haben keinen Termin frei.« »Today, please, operation today.« »Probieren Sie es am Fleischmarkt«, hat die Schwester gesagt. »Dort geht's meistens am selben Tag.« Ich habe Zwieback und Joghurt für Ileana gekauft, aber sie hat nichts essen wollen. Neben der Klinik am Fleischmarkt lauern den ganzen Tag Leute mit traurigem Blick. Wenn sie eine Frau erspähen, die auf die Klinik zusteuert, schleichen sie sich an, machen plötzlich die Faust vor ihrem Gesicht auf und halten ihr einen süßen kleinen Plastikembryo vor die Augen, in natürlicher Größe, den Daumen im Mund. Ich habe versucht, noch mehr wie ein fetter, glatzköpfiger Disco-Rausschmeißer auszusehen als sonst. Eliana habe ich mehr getragen als gestützt, aber ich kann nicht auf beiden Seiten von jemandem gehen und diese Leute kämpfen unerschrocken für das ungeborene Leben und schreien nach einem Mädchen, das halb tot vor Hysterie und Angst ist, ins Gesicht. Sie machen einen Fehler, sie werden das ewig bereuen. Die Frau vom Wachdienst an der Tür hat uns freundlich begrüßt. Und auch oben in der Aufnahme ist man sehr lieb zu Eliana gewesen, und es hat ihnen nichts ausgemacht, dass sie in den Papierkorb gekotzt hat. Ja, sie kann um 16.30 Uhr einen Termin haben, das geht sich gerade noch aus. Jetzt darf sie einen Früchtetee trinken und zwei Kekse essen, dann die nächsten 6 Stunden nichts mehr. Sie soll einen Bluttest machen wegen der Blutgruppe, im Fall eine Transfusion nötig wäre, Baumwollsocken und Damenbinden mitbringen. Nicht einmal die 2 Kekse hat sie essen wollen. »Und bitte machen Sie auch einen HIV-Test«, habe ich in dem Labor gesagt. Am Nachmittag bin ich 2 Jobs gefahren, habe Damenbinden und Socken eingekauft, dann habe ich Eliana wieder abgeholt. Diesmal ist es ein junger Mann gewesen, der bereit gewesen ist, alles zu tun, damit der Samen von irgendeinem Irgendwem sich in Ilianas Bauch fortpflanzen soll. »No speak Deutsch, no speak Englisch«, sage ich, doch er hat sich nicht abhalten lassen. Ich war schon so nervös, ich habe ihm den Plastikembryo aus der Hand gerissen. »Fuck you«, habe ich ihn angeschrien. Der nächsten Dame mit Prospekten habe ich den Embryo in die Hand gedrückt. Die wären imstande und zeigen mich wegen Diebstahl an oder Sachbeschädigung. Während sie in der Klinik war, bin ich ins Labor am Luegerplatz gegangen. »Ah, Sie kommen wegen dem Befund? Den habe ich schon weggeschickt mit der Post. Die Blutgruppe habe ich an die Klinik gefaxt und den Befund habe ich schon weggeschickt.« »Verdammt, ich will es doch wissen, nicht die Blutgruppe, den HIV-Befund.« »Oje, die Dame fährt heute schon nach Hause, nach Rumänien. Da wird sie nicht mehr bekommen.« »Ah, das ist ja kein Problem. Ich kann ihn noch einmal ausdrucken.« Auf dem Gang habe ich das Kuvert aufgerissen. »Ach, Baby, wenn du dich nicht in den letzten 3 Monaten angesteckt hast, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut.« Um 6 Uhr Mittag ist sie aus dem Aufwachraum gekommen. Kein kleines Herzchen hat mehr in ihren Bauch geschlagen. »Und 3 Wochen lang keine Tampons verwenden, nicht in der Wanne baden und keinen Sex. Duschen können Sie.« An dem Tag war auch eine rumänische Ärztin in der Klinik, die hat ihr alles genau erklärt. Und die Pille hat sie auch verschrieben. Als ich sie nach Hause gebracht habe, hat sie gesagt, »How much?« »Was meinst du, wie viel?« »Wie viel ich dir zahlen?« »Nichts.« »Warum? 3 Tage du fahren mit mir?« »Du hast genug Ausgaben gehabt.« Die Abtreibung hat 300 gekostet. Ich habe die in der Klinik überzeugt gehabt, dass sie ihr den Sozialtarif geben. Und der Blutbefund hat noch einmal 50 gekostet. Und du kannst 3 Wochen nicht arbeiten.